600.000 Sekunden von Sebastian Goy. Regie Claudia Johanna Leist. Des Nachbars Hund Bello klingt wie mein Cello, klingt wie der Mond, der am Himmel oben wohnt. Neben der Zigarre lieb ich die Gitarre, lieb ich den Mond, der am Himmel oben wohnt. Es ist die Teufelsgeige, vor der ich mich verneige, wie vor dem Mond, der am Himmel oben wohnt. Das hat doch keinen Sinn, Julia. Spiel draußen. Oder verabrede dich mit einer Freundin. Will ich nicht, Mama. Will ich nicht. Ich muss aber jetzt weg. Bis bald, meine Süße. Bis bald. Bevor es weitergeht, spiel ich auf der Trompet. Spiel für den Mond, der am Himmel oben wohnt. Julias Papa ist weg. Ist nicht da. Julias Papa ist weg. Hörst du schon wieder der Uhr zu, Julia? Es ist so langweilig, wenn Papa nicht da ist. Er kommt doch bald wieder, dein Vater. Nie ist er da, Großpapa. Nie. Natürlich ist er da, der Papa. Papa! Also, du bist wieder da. Na klar. Papa. Julia. Hey, kitzel mich nicht. Hey, Julia. Ja. Komm her. Ich glaube, da bin ich jetzt überflüssig und kann wieder in Ruhe musizieren. Aber nicht so laut, Vater. Ein Cello ist ein Cello. Und empfindliche Ohren sind empfindliche Ohren. Ist dir mein Schifferklavier heute lieber? Spiel, was du willst, ja. Aber bitte leise. Vielleicht die Gitarre. Oder meine Barocktrompete. Ja, oder die Barocktrompete, bitte. Ich kann dir mal einen neuen Zaubertrick zeigen. Okay. Es geht so mit Karten. Okay. Moment, ich hol die mal. Ja. Hast du Karten gefunden? Ja, hier. Sehr also, schön. Ich lege jetzt hier erstmal hin. Mhm. Und jetzt musst du dir eine Karte aussuchen. Aber du darfst nicht hingucken. Du darfst nicht hingucken. Ich suche mir eine aus. Also, okay. Dann nehme ich. Okay. Jetzt sammle ich die erstmal ein. Warum warst du so lange weg, Papa? Damit ich jetzt länger da bleiben kann. Und bleibst du wirklich ganz, ganz lange da? Kleines Ehrenwort, Julia. Und was heißt bei dir lange? Ungefähr 600.000 Sekunden. Das ist nur eine Woche. Und dann eben 10.000 Minuten. Das sind auch nur 7 Tage. Wahrscheinlich bin ich etwas durcheinander und ich meine 9.000 Stunden. Über ein Jahr! Sagen wir mal, zwischen 600.000 Sekunden und 9.000 Stunden wird sich mein Aufenthalt irgendwo einpendeln. Sag mal, Julia, weißt du, wo sich das Brot versteckt hat? Im Brotkasten. Und wo ist er neuerdings? Wo er früher auch war. Er ist leer. Die Butter ist auch aus. Wie kann ich Butter, die nicht da ist, auf Brot, das auch nicht da ist, schmieren? Ein Glück, dass wenigstens alle Messer schmutzig sind. Heute hat auch noch niemand eingekauft. Dann trinke ich einfach 337 Fingerhüte voller Leitungswasser leer. Das ist eine gute Idee. Zum Wohl, Julia. Zum Wohl, Papa. Warum lässt sich Mama nicht blicken? Sie konnte nicht ahnen, dass du auftauchst. Früher hat das mit den Ahnungen zwischen deiner Mutter und mir geklappt. Warum warst du so lange weg, Papa? Beruflich und aus Lust am Leben. Mama würde jetzt sagen, eine erschöpfende Auskunft. Die zu geben, mich sehr erschöpft hat. Sag mir, wo du warst. Lass mich 3 Sekunden nachdenken. 1, 2, 3. Ich war unterwegs und habe recherchiert. Recherchiert? Mich um Tatsachen und Fakten gekümmert, Geschichten und Eindrücke gesammelt, damit ich jetzt bei dir ein Buch schreiben kann. Und wo hast du recherchiert? Eigentlich ein Geheimnis. Aber da du meine Tochter bist, ist es nur ein halbes Geheimnis. Und morgen ist es dann gar keins mehr, weil ich dir dann längst die andere Hälfte der Geschichte erzählt habe. Wo warst du? Ich bin an der Küste entlang geschrammt. An welcher? Begonnen hat meine Reise an der Nordseeküste, nördlich von Emden. Und wo liegt Emden? Emden? Liegt zwischen Hosen und Hemden. Ja, Hemden ohne H. Also, der erste Teil der Reise ging von Emden über Greetsiel und dann direkt nach Afrika. Nach Afrika? Afrika? Ich wollte Cuxhaven sagen. Und an St. Peter-Ording bist du auch vorbeigekommen? St. Peter-Ording? Klar. Da bin ich vorbeigekommener als vorbeigekommen. Am vorbeigekommensten sogar. Bis ich am Timmendorfer Strand gelandet bin. Am Ende des halben Geheimnisses. Und jetzt willst du ein Reisebuch schreiben? Einen Krimi. Einen Krimi? Ein Mann muss verschwinden und zieht sich an die Küste zurück. Er wird dabei von einem anderen Mann beschattet. Der merkt aber nichts davon. Er nimmt herrliche Fischgerichte zu sich, lauscht schrägen Klängen von Kurorchestern, schwimmt im Meer. Dann passiert ein Verbrechen. Mord? Mord. Aber ohne Leiche. Ein Fischkutter gerät in Seenot, mit dem der Mörder flieht. Dadurch gerät er in die Fänge der Polizei. Ohne dass diese weiß, welcher große Fisch ihr ins Netz gegangen ist. Meine Güte, wo hast du solche Ideen her? Ich glaube, wir müssen den Krimi zusammenschreiben. Oh ja, Papa. Falls wir 1 Million damit verdienen, bekommst du die Hälfte. Also 250.000 Mark. Das ist nur ein Viertel, Papa. Ich verspreche dir, dass du das schönste Viertel bekommst. Und falls wir in Hosenknöpfen ausbezahlt werden, kannst du alle haben. Bis auf 20.000, die ich mir an meine Hose nähe. Aber weißt du, was wir jetzt machen? Was denn? Jetzt gehen wir zum Bäcker, zum Metzger, zum Lebensmittelladen und kaufen richtig gut ein. Oh ja, schließlich wollen wir nicht verhungern, wenn wir an unserem Krimi schreiben. Ja, genau. Wir nennen ihn einfach: Bei Toten ist der Hunger meistens vorbei. Der des Nachbars Hund Bello klingt wie mein Cello, klingt wie der Mond, der am Himmel oben wohnt. Kann ich vielleicht mal Ruhe haben? Jetzt hast du schon angefangen, Papa, während ich in der Schule war. Womit habe ich angefangen? Mit dem Krimi. Welchen Krimi? Von dem wir gestern geredet haben. Haben wir das? Bei Toten ist der Hunger meistens vorbei. Oh Gott, wer hat sich diesen idiotischen Titel ausgedacht? Du, Papa. Ich? Oh, dann ist er vielleicht doch genial. Willst du gar keinen Krimi schreiben? Vielleicht lieber ein Kinderbuch. Über einmal schwarzer Kater, dem die gute Fee erscheint und ihm sagt, dass er 3 Wünsche frei habe. Das hast du schon geschrieben, Papa. Umso besser. Bücher, die schon geschrieben sind, machen uns keine Arbeit mehr. Und was ist mit dem Krimi? So genau weiß ich das noch nicht. Was hast du mir denn erzählt? Das muss ich alles erst setzen, ehe man es zu Papier bringt. Und ich muss mich auch wieder setzen. Und du, mach ein freundlicheres Gesicht. Oder willst du dich mir wieder setzen? Ich mach kein unfreundliches Gesicht. Irgendwie bin ich müde vom Schlafen heute Nacht. Du wolltest mir den zweiten Teil deiner Reise entlang der Küste erzählen. Wollte ich das? Ja, das wolltest du. Eigentlich ist es schön, dass ich das wollte. Aber es ist nur schön, wenn ich es dir im Liegen erzählen kann. Bist du wirklich so müde? Wenn ich zwischendurch einschlafe, musst du mich einfach wecken. Du schläfst nicht ein. Wo waren wir liegen? Stehen geblieben? Am Timmendorfer Strand. Am Timmendorfer Strand soll ich gewesen sein? Doch, ich erinnere mich. Ich aß dort eine Fischsuppe, in der ich einen einzelnen Hühnerknochen fand. Direkt am Meer? Ja, ich aß mit dem Rücken zum Wasser, weil ich gerade eine Phase hatte, wo sich meine Augen an meinem Hinterkopf befanden. Papa! Ja? Nur ungefähr jeder 10. Witz von dir ist gut. Jeder 5. Jeder 9. Jeder 6. Jeder 8. Jeder 7. Jeder 7,5. Okay, jeder 7,5. Damit kann ich leben. Ich nur zur Not. Wohin bist du dann gefahren? Nach Travemünde, Beutenhagen, Wismar, Arenschob. Von dort ein Abstecher an den Pottstädter, Potten. Papa! Papa! Du kannst jetzt nicht einschlafen! Kurz und gut, nach Hiddensee, Rügen und Usedom war das Ostseebad Ahlbeck Endstation. Und warum hast du mich nicht mitgenommen? Du bist ein Kind schulpflichtigster Art. Und soweit ich auf dem Laufenden bin, waren keine Ferien. Dafür habe ich mal die Schule geschwänzt. Weiß deine Mutter davon? Sie fand das riesig. Wenn ich ab und zu die Ehe schwänze, findet sie das unmöglich. Kannst du diese Kassette einlegen? Ja. Seit überall auf der Welt die Wellen hochschlagen, sind diese gleichmäßigen Meereswellen meine Freunde geworden. Ist das nicht ein bisschen langweilig? Meine Meereswellen langweilig? Na gut, dann schalt sie ab. Kannst du mir sagen, wie viele Sekunden vergangen sind, seit ich zurück bin? Ungefähr 44.700. Naja, das geht ja noch. Willst du schon wieder abreisen? Nur zwischendurch, für ein paar Stunden. Und du kommst wirklich zurück? Mittleres Ehrenwort. Großpapa sagt, du hast Ameisen im Hintern. Es fällt mir wirklich schwer, mich lange am selben Ort aufzuhalten. Aber es funktioniert ganz gut, wenn ich mich im Keller ankette. Oder wenn ich mich in meinem Zimmer einschließe und den Schlüssel aus dem Fenster werfe. Willst du denn nicht bei mir bleiben? Natürlich will ich das. Es sei denn, ich will weg. Aber du kannst beruhigt sein. Ich bin zurzeit auf Ruhe aus. Ich dachte auf Berge. Zurzeit eher auf Zwerge, wie dich. Mama findet es beschissen, dass du immer verschwindest. Findet sie das? Mal sehen, ob sich da ein bisschen was ändern lässt. Neben der Zigarre liebe ich die Gitarre, liebe ich den Mond. Das vielleicht nicht ein bisschen leiser? Papa? Was gibt's, Julia? Warum muss man eigentlich Geld verdienen? Damit man leben kann. Großpapa sagt, man braucht Luft zum Atmen, damit man leben kann. Da hat er aber Essen und Trinken vergessen. Luft, Essen und Trinken. Reicht das? Man braucht noch eine Menge anderer Sachen. Taschentücher und eine Waschmaschine. Toaster, Herd, Kühlschrank, Tisch, Stühle, Spülmaschine. Eine Kaffeemaschine, einen Mixer, Besteck und Geschirr und Töpfe. Ein Fernseher, ein Radio, eine Stereoanlage, ein Computer. Ein Auto braucht man zum Leben, eine Haftpflichtversicherung, eine Unfallversicherung, Lebensversicherung, Kranken-, Hausratsversicherung. Kleider und Schuhe, Schulranzen, Füller, Hefte, Schokolade. Und Großpapa seine Zigarren. Papa? Ja? Ich habe einen Film gesehen über Indianer am Amazonas. Und? Die haben das alles nicht. Und? Heißt das, die leben gar nicht? Ich glaube, die sind ganz schön lebendig. Sehr lebendig. Dann vermute ich, dass sie leben. Heißt das, wir bräuchten das alles auch nicht zum Leben? Ich brauche jetzt auf jeden Fall frische Luft. Kommst du mit in den Park? Oh ja! Komm, prima. Ja, toll, ich freue mich. Okay. Wer als Erster ankommt, hat verloren. Oder wir hüpfen gemeinsam durchs Ziel. Okay. Dann hat jeder halb gewonnen und halb verloren. Was machen wir jetzt? Jetzt fragen wir die Leute, was sie zum Leben brauchen. Brauchst du eigentlich mich zum Leben? Seit es dich gibt, glaube ich, brauche ich auch dich. Und auch Mama? Mama auch. Und Großpapa? Auch, aber nicht immer. Immer brauchst du mich auch nicht. Du bist ganz oft nicht da. dann brauche ich dich aus der Ferne. Ich weiß nicht, ob du mich nicht anschwindelst. Wenn ich dich anschwindle, dann eigentlich nur donnerstags. Und heute ist erst Dienstag. Komm, ich fang dich. Ja. Julia. Kopfweh habe ich auch meistens donnerstags. Donnerstags kommen auch öfter Leute zu Besuch, auf die man keine Lust hat. Oder donnerstags stoßen zwei Vögel in der Luft zusammen, weil sie gerade daran gedacht haben, dass weder Montag, Dienstag, Mittwoch noch Freitag, Samstag oder Sonntag ist. Ist das wahr, Papa? Ja, wenn es nicht wahr ist, ist es immerhin gelogen. Donnerstags klopft es manchmal an die Tür. Ich öffne und ein Fluss fließt herein. Donnerstag sitze ich am Klavier, trinke mein Bier und dann schlägt es 4. Donnerstags fliegt Großpapa zum Kirchturm und quatscht mit dem Wetterhahn. Oder ich bekomme einen Brief, in dem mir mitgeteilt wird, dass... jetzt fällt mir nichts mehr ein. In dem dir mitgeteilt wird, dass... Oh, jetzt fällt mir auch nichts mehr ein. Dann werfen wir den Brief in diesen Abfallkorb. Wenn man unsichtbare Briefe in den Abfallkorb wirft, muss er nicht geleert werden. Dann werfe ich noch eine unsichtbare Zigarettenschachtel in den Abfallkorb. Papa, warum bist du gestürzt? Weil ich mich auf eine unsichtbare Bank gesetzt habe. Oh. Es ist die Teufelsgeige, vor der ich mich verneige. Wie vor dem, der am Himmel oben wohnt. Stört es euch, wenn ich heute ausnahmsweise nicht rauche? Überhaupt nicht, Vater. Gut, dann erzähle ich euch auch eine Nichtrauchergeschichte. Ja, Großpapa. Es war einmal ein Nichtraucher. Schrecklich, schrecklich. Der war ungefähr 4,70 Meter groß, hatte Hände wie Kaffeehaustische. Ansonsten war er aber eine zierliche Erscheinung und er hieß Gulliver. Und als er eines Tages vor dem Zigarettenautomaten stand, sagte er plötzlich: Heute ziehe ich keine Schachtel. Schrecklich, schrecklich. Er drehte sich auf der Stelle um und ging von dannen. Und weil er seine Zigaretten vermisste, lutschte er ein bisschen am Daumen. Dann war er ja ein Daumenlutscher. Schrecklich, schrecklich. Er lutschte und dachte, jetzt bin ich ein Nichtraucher und verpeste nicht mehr die Welt. Das machte ihn sehr, sehr glücklich. Stört es euch, wenn ich mir eine Zigarre anzünde? Naja, stinkt ganz schön. Ich habe einfach keine Lust, Daumen zu lutschen. Kannst du mich leiden, Großpapa? Sehr, Julia. Nur solltest du dir abgewöhnen, mit deinen ewigen Schokoladenzigaretten unsere weißen Tischtücher zu versauen. Und magst du Benny? Benny ist mir ein bisschen zu jung. Aber in einem Jahr ist er immerhin schon 5. Dann kann ich mich endlich mit ihm über seine Rente unterhalten. Aber jetzt eile ich an meine Quetsche, weil sich mir gerade eine Melodie aufdrängt, die ich unbedingt aus meinem Kopf herausspielen muss. Kannst du Großpapa leiden, Papa? Wer mag den nicht, falls er nicht gerade eines seiner Instrumente malträtiert? Und Benny? Ja klar mag ich den. Wo ist denn dein Brüderchen? Ich glaube, mit Mama unterwegs. Wer gibt mehr Sand? Quetsche oder Zwetschge? Du wolltest mit mir doch Straßenbahn fahren, Papa. Und was meinst du, was ich gerade mache? Zeitung lesen, Papa. Ich fahre Straßenbahn mit dir zusammen und lese Zeitung. Oh ja. Das sind lauter Lieblingsbeschäftigungen von mir. Zeitung kannst du auch zu Hause lesen. Zwei Fliegen auf einen Schlag, ist das nichts? Ich finde das doof. Wenn ich jetzt noch gleichzeitig 5 andere Dinge machen würde, wäre ich immerhin so clever wie das tapfere Schneiderlein. 7 auf einen Streich. Gut. Dann lese ich dir jetzt den Wetterbericht vor, damit du dich nicht ausgeschlossen fühlst. Ich glaube, das Wetter interessiert nur alte Leute wie dich. Alte Leute wie mich? Weißt du, wie alt ich bin? Ganz schön alt. Das ist gelogen. Ich bin 65 Jahre jünger als der Eiffelturm. Ich bin jünger als jede Schildkröte. Verglichen mit der Stadt, durch die wir gerade fahren, bin ich 796 Jahre jünger. Ich bin sogar jünger als mein Vater. Sehr witzig. Benni und ich reden nie über das Wetter. Auch mit meinen Klassenkameraden rede ich nie darüber. Mama und du und Großpapa, ihr redet immer über das Wetter. Ist das wahr? Euch ist es entweder zu kalt oder zu nass oder zu stürmisch oder zu heiß. Weil das Wetter immer so wetterwendisch ist. Könntet ihr nicht was Interessanteres reden? Ertappt. Ich werde darüber nachdenken. Wo fahren wir überhaupt hin? Bis zur Endstation. Dort setzen wir uns in das Wartehäuschen und fahren mit der nächsten Tram zurück und steigen in die Linie 9 um. Und ab geht's nach Hause. Und warum fahren wir nicht mit der U-Bahn? Willst du vielleicht Betonwände anklotzen, die noch dazu so schnell an dir vorüberziehen, dass du sie überhaupt gar nicht siehst? Darf ich Ihnen meinen Platz anbieten? Das ist sehr aufmerksam von Ihnen, mein kleines Fräulein. Gnädiger Herr, wenn Sie es erlauben, fahren wir mit Ihnen bis zur Endstation. Ich muss schon früher raus. Da sind wir untröstlich. Brauchen Sie aber nicht zu sein. Freuen Sie sich über Ihre Tochter. Oder über den Fluss, über den wir gerade fahren. Flüsse zu überqueren ist eine Leidenschaft von mir. Das vermittelt das Gefühl, von der einen Seite auf die andere gekommen zu sein. Das ist immer wie ein kleiner Neuanfang. Wenn du philosophierst, Papa, friert Mama immer. Wir können nicht ständig nur durch Sand gehen. Wir brauchen auch rote Erde, Wasser, Felsen, Abwechslung. Alltag ist Sand. Immer nur Sand. Oder Straßenbahn. Immer nur Straßenbahn. Nieder mit dem Alltag. Es lebe. Die Abwechslung. Endstation, alles aussteigen. Endstation? Setzen wir uns ins Wartehäuschen und warten, was passiert. Bevor es weitergeht, spiel ich auf der Trompet. Spiel für den Mond, der am Himmel oben wohnt. Spiel für den Mond, der am Himmel oben wohnt. Papa? Was gibt's, Julia? Kannst du mir helfen? Wobei? Beim Hausaufgaben machen. Gehst du in die Schule oder ich? Es sind nur 45 Englischvokabeln, die du mir abschreiben musst. Englischvokabeln? Bist du schon im Gymnasium? Papa, ich bin erst in der 3. Klasse Grundschule. Mit Englischunterricht? Das ist ein Modellversuch. Oh, that's fantastic. Mama sagt, es ist unglaublich, dass du nicht einmal weißt, in welche Klasse deine Tochter gerade geht. Ich hatte dich irgendwo zwischen Kindergarten und Gymnasium angesiedelt. Oder in einer Baumschule. Ich glaube doch, nur jeder 10. Witz von dir ist gut. Soll ich euch einen neuen Gitarrengriff zeigen? Gerade gelernt. Oder soll ich dir heute deine Vokabeln abschreiben, Julia? Ja, ja, Großpapa. Gut. 10 Vokabeln schreibe ich dir ab. Mehr nicht. Nimm dir ein Beispiel an Großpapa. Der liegt nicht immer auf dem Sofa rum. Das liegt an seiner Generation. Die war nichts als tüchtig. Erzähl dem Kind keinen Unfug. Es gab Stunden in meinem Leben, in denen ich nichts tat. Absolut nichts. Stunden? Es gibt Wochen in meinem Leben, in denen ich nur rumhänge. Wenn du deinem Vater die Hälfte glaubst, glaubst du ihm mindestens die Hälfte der Hälfte zu viel. Großpapa, du hast eine wunderschöne Schrift. Mountain. Mein Lehrer war der Meinung, ein Mann müsse eine adrette Handschrift haben. Papa hat eine Sauklaue. Dafür hat er andere Qualitäten. Tree. Könntest du wenigstens mal ein Bild zu Ende malen, Papa? Was für ein Bild? Ein Sonnenblumenfeld, in dessen Mitte ein Haus mit rotem Ziegeldach steht. Mit Wasserfarben? Nein, es ist ein Aquarell. Wenn es dich nicht stört, dass meine Sonnenblumen wie kleine Schweinchen ausschauen? Glaub ihm kein Wort. Dein Vater ist sehr talentiert. Danke. Aber er macht nichts draus. Hängt lieber auf dem Sofa rum und träumt von 600.000 anderen Sofas. Es sei denn... Sei was? Es sei denn, wir schreiben doch noch zusammen den Krimi. Mit Toten ist der Hunger meistens vorbei? Ich glaube, so ähnlich wollten wir ihn nennen. Turtle. Neun Vokabeln müssen genügen. Ach, ja. Ich muss den neuen Griff auf der Gitarre üben. Was machst du, Papa? Ich packe. Fährst du denn weg? Ich muss, Julia. Du hast versprochen, dieses Mal länger zu bleiben. Ich bin ja bald wieder da. Und ich? Du wohnst ja schließlich hier. Ich meine. Du auch. Ich kann nicht die ganze Zeit auf dem Sofa rumliegen. Mama ist immer hier und liegt auch nicht auf dem Sofa rum. Ich meinte das eher sinnbildlich. Ich muss einfach hinaus in die Welt. Was machst du da, Julia? Ich packe deinen Koffer wieder aus. Aber das ist doch Quatsch, wenn ich weg muss. Mama sagt, dass du es bist, der hier immer Quatsch produziert. Ja, anderer Art. Ich mache meinen Quatsch und du machst deinen. Dann haben wir beide was zu lachen. Julia! Julia, mach sofort wieder auf. Wenn du versprichst, nicht abzureisen. Das kann ich nicht versprechen. Dann kann ich auch nicht die Tür aufschließen. Wenn dir ein gefangener, trauriger Vogel lieber ist, als ein fröhlich in Freiheit zwitschernder. Hau doch ab! Ich brauch dich gar nicht. Natürlich brauchst du mich. Ich habe Mama, Benny und Großpapa. Und die sind nicht so blöd, ständig weg zu sein. Du siehst das alles etwas einseitig. Claudia sagt, dass Väter, die immer weg sind von ihren Kindern, traurige Gestalten abgeben. Wer ist denn Claudia? Interessiert dich sowieso nicht. Interessiert mich sehr. Du kennst keinen meiner Freunde, weil du nie da bist. Gut, dann reise ich erst übermorgen ab. Ich habe keine Lust, 2 Tage lang traurig zu sein. Dann verschwinde lieber gleich. Meine Güte, schließlich muss ich Geld verdienen. Andere Väter regeln das so, dass sie ihre Tochter öfters sehen. Ich habe nicht gelernt, Vater zu sein. Ich war es halt plötzlich. Schon 9 Jahre, Papa. Da hättest du es inzwischen lernen können. Ich mag dich doch. Ich dich auch. Das ist ja der Mist. Das ist kein Mist. Das ist wunderbar. Es könnte wunderbar sein. Nur wer wegfährt, kann auch wiederkommen. Sonst wäre ich ja immer da. Immer nur da. Immer nur da. Das wäre wie eine Schallplatte, die in einer Rille hängen geblieben ist. Du könntest ruhig ein bisschen hängen bleiben, Papa. Gut. Dann reise ich eben erst in 3 Tagen ab. In 10. In 4. In 9. In 5. In 8. In 6 Tagen. In 7. Okay, okay. Red mit mir, Papa. Wir müssen die Zeit ausnutzen. Das machen wir doch schon die ganze Zeit. Wir haben gestritten. Das ist längst vorbei. Dann spiel was mit mir. Mensch, ärgere dich nicht, ja? Oh ja, prima. Hier. Du fängst an. Okay. Also. Aber nicht ärgern. Nein, mache ich doch nie. Oh, gut, dass du da bist. Dann kann ich dir persönlich mitteilen, dass ich morgen für 2 Wochen weg muss. Papa fährt schon weg. Kann er jetzt erst in 2 Wochen. Ausgeschlossen. Du hältst es für selbstverständlich, dass du jederzeit verschwinden kannst. Und wenn ich einmal weg will, dann drehst du durch. Merkst du nicht, dass du dich lächerlich machst? Jetzt hast du den Mist. Eine Woche. Allerhöchstens 1 Woche bin ich noch bei euch. Aber Mama ist auch nicht da. Ja, dann müsst ihr eben zu Tante Martha und Onkel Viktor. Da war Benny erst letzte Woche. Ja, dann... dann bleibe ich einfach. Bei mir? Aber eins muss dir klar sein, Julia, dass ich nicht weg bin, wenn ich bleibe. Super, Papa! Was soll super sein? Papa, bleib doch da! Wenn das so ist, spiele ich euch etwas auf meiner Teufelsgeige. Oder auf meiner Ziehharmonika. Ja. Falls euch das Cello lieber ist. Ja, das ist Cello. Oder wisst ihr was? Am besten singe ich ein Lied. Na gut, Papa. Des Nachbars Hund Bello klingt wie mein Cello, klingt wie der Mond, der am Himmel oben ruht. Neben der Zigarre lieb ich die Gitarre, lieb ich den Mond, der am Himmel oben wohnt. Geht das vielleicht nicht ein bisschen leiser? Es ist die Teufelsgeige, vor der ich mich verneige, wie vor dem Mond, der am Himmel oben wohnt. Bevor es weitergeht, spiel ich auf der Trompete, spiel für den Mond, der am Himmel oben wohnt. Julias Papa. Ist da. Ist immer noch da. Julias Papa. Ist da. Wo denn, Großpapa? Gerade hat er noch mitgesungen. Wo ist er denn jetzt? Weg. Aber er kommt wieder. Für wie lange denn? Für sehr lange. Für mindestens 600.000 Sekunden. Sekunden von Sebastian Goy. Mit Johanna Bergmann als Julia, Michael Tregor als Papa, Hermann Lause als Großpapa und Patricia Harrison als Mama. Technische Realisation Markus Hassler und Kerstin Grimm. Musik Henrik Albrecht. Regieassistenz Matthias Kapuhl. Regie Claudia Johanna Leist. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2001. Redaktion und Dramaturgie Ingeborg Tröndle.